Da gibt es die unschlagbare Waffe, die nennt sich Brain 1.0 oder auf Deutsch übersetzt Kopf einsetzen und nachdenken bei der Arbeit. Das ist mein Virenschutz, weil ich hantiere jeden Tag mit einer Masse von Viren und da wäre jeder Virenschutz wäre da eher hinderlich. Sie haben richtig gehört. Tjaak Auerbach, Chef und Gründer des einzigen deutschen Softwareherstellers für Antivirenprogramme, arbeitet mit einem ungeschützten Bürorechner. Allerdings werden die Daten seines PCs laufend auf zwei externen Festplatten gesichert. Und es gibt einen einfachen Grund, dass Tjaak Auerbachs Rechner ungeschützt an das Internet angeschlossen ist. Der Tettnanger Virenjäger analysiert mit seiner Firma pro Monat etwa eine 750.000 Viren, Würmer und Trojaner. Und die müssen zunächst einmal ungehindert in die Rechner des Virenlabors eindringen können. Das würde auch den ganzen Tag nur noch piepsen, weil ja laufend neue Sachen reinkommen, bekannte Sachen reinkommen. Und da würde das gar keinen Spaß mehr machen, damit zu arbeiten. Weil jedes Tierchen, was wir angucken, was macht das Stückchen Software? Macht es was Böses? Und wenn es was Böses wird, ist es eh schon ein Virus. Da geht also bei uns nicht immer noch jedes Mal extra eine rote Lampe an, sondern sagen, okay, Virus erledigt, nächster Virus. Tjaak Auerbach gibt zu, dass es ein Hase-und-Igel-Rennen sei, bei dem die Virenjäger immer Zweiter würden. Aber die Computerschädlingsbekämpfer hätten viel dazugelernt. Wir haben aber in den letzten 20 Jahren auch schon so viel Know-how angesammelt, dass wir innerhalb bekannter, wie soll ich mal sagen, Grenzen auch schon manchmal riechen können, ahnen können, okay, wenn der Virenautor dieses und jene gemacht hat, dann wird dieses und jenes ungefähr auch sein nächster Schritt werden. Und da können wir uns schon darauf vorbereiten. Dabei ist Tjaak Auerbach mit seiner Firma so erfolgreich, dass das Unternehmen in den letzten Jahren regelrecht explodierte. Das jährliche Wachstum liegt bei 30-40%. Die Avira-Software schützt 70 Millionen Anwender, davon allein 50 Millionen in Deutschland. Zu dem Erfolg beigetragen hat vor allem die geniale Idee eines Avira-Programmierers vor 10 Jahren auf der Computermesse CeBIT. Nach einem sehr anstrengenden Messetag auf der CeBIT, die Füße tun einem weh, man ist eigentlich müde, sitzt abends noch zusammen auf der CeBIT und hirnt einfach über ein paar ganz bestimmte Sachen. Und so nach dem zweiten Bier, abends kam dann diese Idee über diese umsonst, über diese Gratis-Software. Diese Antivir Personal Edition, die viele von uns auf ihren Rechner geladen haben, bietet einen soliden, kostenfreien Grundschutz für Privatanwender. Das steigert nicht nur die Bekanntheit der Software, viele Anwender bestellen sich nach einiger Zeit die kostenpflichtige Premium-Version. Um die tägliche Computersicherheit kümmern sich etwa 250 Avira-Mitarbeiter, die meisten davon am Stammsitz in Tettnang, wo dieses Jahr noch mit dem Bau einer modernen Firmenzentrale begonnen werden soll. Außerdem möchte Tjaak Auerbach in weitere europäische Staaten und nach Asien expandieren. In China und in Japan sind Niederlassungen geplant. Der Firmenneubau und die Expansion sollen möglichst mit Eigenmitteln finanziert werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Firmen der Technologiebranche haben Tjaak Auerbach und seine beiden Mitgesellschafter nie versucht, an der Börse Geld zu besorgen. War nie unsere Absicht, hier irgendwo groß Geld abzuzocken oder sonst irgendwas zu machen. Unsere Maßgabe, die wir haben, sind eigentlich eher, dass wir Programme schreiben, zu denen unsere Freunde und Bekannte gratulieren, die uns auf die Schulter klopfen und sagen, dein Produkt hat mir oder dein Programm hat mir geholfen. Das ist so unser Antrieb, dass wir nebenbei auch noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, gut, okay, das gehört dazu, aber ist nicht unbedingt der Wahnsinnsmotivator. Es scheint keine gespielte Bescheidenheit zu sein, denn der Vater von 3 erwachsenen Kindern lebt noch immer. Ganz normal, ganz einfach, klein, schnucklige Doppelhaushälfte. Glücklich verheiratet, ich streite mich mit meiner Frau oder meine Frau streitet sich mit mir, je nachdem, wie man das gerade sieht. Wir führen da ein recht harmonisches Familienleben. Seine Frau, eine gelernte Erzieherin, leitet die Auerbach-Stiftung, die sich vor allem um junge Menschen und Menschen mit Behinderungen kümmert. Die Stiftung ist gut ausgestattet. Sie bekommt von jedem verkauften Antivirenprogramm für Privatanwender 5 Euro. Das sind immerhin 25% des Preises. Diese Großzügigkeit ist für einen Unternehmer nicht selbstverständlich. Und warum sollte ich es nicht machen? Nicht, dass wir jetzt wahnsinnig philanthropisch irgendwie veranlagt wären, aber das finde ich einfach so an der Stelle, wir können auch ein bisschen was zurückgeben. Und natürlich ist es auch gut für Tjaak Auerbachs Image und das der Firma. Aber er möchte nicht groß darüber sprechen. Gut, dass es die Stiftung gibt, gut, dass er mit seiner Firma dafür das Geld verdiene. Punkt. Seine Aufgabe sei der alltägliche Antivirenkampf im Cyberspace, der zunehmend wichtiger würde, weil sich die Szene kriminalisiert habe. Heute auf jeden Fall. Die Leute von der dunklen Seite, von der bösen Seite, heute sehr viel kommerzieller getrieben. Die wollen Rechner beherrschen, die wollen Spam versenden, die wollen Phishing machen, die wollen ihre Kontodaten haben. In Amerika sehr beliebt diese Social Security Number und solche Sachen. Die sind sehr stark an ihren persönlichen Daten interessiert, um mit diesen Daten dann entsprechend Missbrauch zu betreiben. Und jeder von uns ist mittlerweile davon betroffen. Abstürzende Computer und Datenverlust, das sei dabei fast schon die harmlosere Variante der Computerkriminalität. Heute würden Bankkonten leergeräumt und ganz persönliche Daten geklaut. Keiner wisse, was damit alles angestellt würde. Es gibt ja dieses schöne Beispiel von diesen Drive-by-Downloads. Man denkt sich nichts Böses und auf einmal ist der Rechner infiziert. Das kann einem auch beim Ansurfen von, ich will mal sagen, guten Seiten passieren. Wenn nämlich in den Werbebanners, die dort oben eingeblendet werden, irgendwelche Links auf Schadcodes versteckt sind, über die meinetwegen der Anbieter von diesen guten Webseiten auch gar keine Kontrolle hat. Die Drive-by-Downloads stellen für Tjaak Auerbach derzeit eine der größten Gefahren im Internet dar. Jeder, der im Netz surft, sollte deshalb neben der Verwendung einer aktuellen Schutzsoftware auch seine Daten auf ein, besser sogar zwei externen Festplatten mit Backups absichern. Tjaak Auerbach hat gleich mehrere Backups für jede seiner Festplatten. Das lässt ihn abends nach einem langen Arbeitstag im Kampf gegen die dunklen Mächte im Internet einfach beruhigter in seine Doppelhaushälfte zurückkehren und zur Ruhe kommen. Wo ich mich richtig wohlfühle, ist eigentlich das Gefühl, wenn man abends nach getaner Arbeit ins Bett geht, die Bettdecke so langsam über sich rüberzieht, das Kopfkissen noch so geschwind unter den Kopf runtertut und dann so langsam in den Bereich der Träume absegelt. Das ist eigentlich so der schönste Moment.